sich mit Deutschland okkupiert. Volk in Afrika liegt sie. Das Reich der Stückel, das Volk degeneriert. Wir können das einfach nicht verstehen. Amerikanisierung und Kapitalismus zerstören unser heiliges deutsches Land. Wir tragen die Fackel der Wahrheit, die Dunkelheit weicht dem hellen Schein. Wir marschieren für Deutschlands Freiheit, denn wir wollen nicht die Rechte. Deutschland verloren. Wir tragen.